ist es jemals erlaubt zu lügen? Es ist niemals erlaubt zu lügen, weder im Scherz noch zum eigenen noch zum fremden Vorteil, weil die Lüge an sich etwas Böses ist. Die Lüge ist etwas ist schlecht in sich selber, ist deswegen auch nie gerechtfertigt. Es gibt ganze Abhandlungen dazu von manchen Kirchenvätern, weil es hier direkt gegen eine göttliche Eigenschaft geht. Gott ist die Wahrheit. Darüber wird man irgendwie zulassen oder Gefallen finden an unseren Lügen. Der Tatsache, dass wir etwas von uns geben, wovon wir wissen oder meinen wenigstens, dass es falsch ist. Ja. Auch so, wenn ich das Falsche ist, annehme, weiß, das Gegenteil sage, es könnte zufällig richtig sein, weil immer nur lüge, objektiv. Eben meine Überzeugung und meine äußere Handlung oder Rede nicht mit meiner Überzeugung übereinstimmt. Bei der Sünde überhaupt, wenn jemand etwas tut, wo er meint, es ist Sünde, auch wenn es objektiv keine Sünde ist oder nicht vom Gesetz verboten ist, aber er meint es, dann sündigt er trotzdem, weil ja, er vergeht sich gegen das Gesetz. Ja, nur dabei gibt es halt da kein Gesetz oder es ist gar nicht verboten oder je nachdem. Das Gesetz ist anders, nur er übertritt das Gesetz. Ja. Formell gesehen ist es trotzdem eine Übertretung, eine Sünde. Materiell gesehen nicht, weil kein Verbot vorliegt. Ja. Aufpassen. Das Innere und das Äußere muss übereinstimmen. Darum geht es hier. Kein falsches Zeugnis geben. Nicht etwas bezeugen, was man andersherum meint, von dem eine andere Überzeugung hat. Also nie erlaubt zu lügen, absichtlich etwas von sich zu geben, das man für wahr oder unwahr hält, je nachdem, von beiden Richtungen, wenn es innerlich anders ist, es weiß, da meint